Ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir doch mal, jetzt sind wir ja schon beim Thema zum, jetzt aber endlich, ne? Kommen wir zum nächsten Podcast, der da heißt Offenbart, zwei Bärtige, die einen wunderschönen Podcast machen, und der Kai und ich gehen mal hier ins Impressum und gucken mal nach, was da los ist. Also Offenbart. Ja, der bärtige Bibelcast im Web, was ist das? Simon und Lukas diskutieren die Bibel in kleinen Dosen. Warum? Weil die Bock drauf haben und weil Gott schon einmal durch Esel gesprochen hat. Glaubst du nicht? Ja, dann lies mit denen zusammen. Okay. Und wer sind die denn? Ja, die sind Menschen, Musiker, Christen, Autoren, Fragensteller, Nach- und Vordenker, ewig diskutierende Theologiestudenten und Bartträger. Okay, und wann? Ja, jetzt gleich hier auf The Night of the Pods. Ich würde sagen, Band ab. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbar, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute mal vom Raucherbalkon. Ach, mein Bier ploppt einfach nicht mehr. Also, Prost. Ja, heute mal vom Raucherbalkon, aber da wir beide im Wesentlichen nicht rauchen, haben wir uns gedacht, Meistens. Wir nehmen einfach ein paar Bier mit und gucken, dass wir nicht von der Reding kippen. Ja. Apropos Reding, was trinkt man denn gerade da Schönes? Ja, das ist Störtebäcker, Pilsner, also gar nicht sowas Ausgefallenes, aber schönes Bier aus Stralsund. Man nennt Stralsund ja auch allgemein im Sprachgebrauch Stralle, und es passt gut zu dem Bier, weil ich glaube, du bist danach auch Stralle. Ja, es ist auch gehaltvoll extra herb, steht hier. Mit so einem wunderbaren Etikett, ja, so ein Schiff, das gegen die Brandung von ein Wellen entgegensegelt. Ja, ist großartig. Und man muss auch sagen, es ist wirklich ein extrem hochwertiges Bier. Ich habe gestern Abend davon 4 getrunken. Woran man merkt, wie hochwertig es ist. Es wurde von Mal zu Mal wurde das Bier besser, ja. Aber tatsächlich, ich habe heute Morgen so, also als hätte ich einfach gestern Abend Saft getrunken. Ja? So habe ich mich gefühlt heute Morgen. Das kann jetzt immer so weitergehen. Ja, super, Simon. Also, ist ja unser erster Besuch auf dem Raucherbalkon. Unser Raucherbalkon steht hier auf der Insel Pöhl. Ja, wir machen hier gerade mal Urlaub zusammen, Simon und ich. Das ist die 5. Night of the Pots, das erste Mal, dass wir mit am Start sind. Ja, da gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, das sprechen wir drüber. Ja. Das war's. Gut, vielen Dank. Ja, schönen Tag. War schön, hier auf dem Raucherbalkon gewesen zu sein. Ja, so eine Zigarette hält ja auch nicht lange. Oder ein Bier. Ne? Ja, das Bier, also ist ein halber Liter, ja. Oh Gott. Kann man vielleicht mal dazu sagen. Ja. Simon, was verschlägt uns auf den Raucherbalkon? Du, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also wir hatten ja da die Backhausens. Ja, wir haben ja schon mal über die Backhausens gesprochen. Die Backhausens. Ja, wir sollten kommen. Wir wurden eingeladen. Wir haben uns eingeladen schon zur 4. Ausgabe von der Night of the Pots, und wir haben es nicht hingekriegt. Ja, aber heute sind wir da. Heute sind wir da. Und mal gucken, ob wir die 30-Minuten-Limits nicht überschreiten. Also wer den Offenbart-Podcast kennt, der weiß, dass, naja, sagen wir mal, unser Cast manchmal den etwas längeren Rauschbart am Ende hat und dann so um die 45 Minuten hat. Spitze waren, glaube ich, 52 Minuten und 58 Sekunden. Und ich bin überzeugt, dass unsere Hörer das knallhart durchgehört haben. Ja, auf jeden Fall. Alle. Und immer. Und alle. Es sind ja unglaublich viele. Ja, also es sind jetzt auch nicht wenige. Also ich würde sagen, damit kriegt man schon das Wohnzimmer hier voll, in dem wir sitzen. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch für uns Premiere. Wir haben noch nie face-to-face gecastet. Also abgesehen von Skype. Aber jetzt sieht man ihn, jetzt sieht man den Lukas. Skype ist ja eben nicht mit dir zusammen im Raum zu sein. Ich rieche dich ja sonst zum Beispiel nicht. Ja, und heute sitzen wir ja hier beide in Schlumperklamotten so gegenüber. sonst ziehe ich mir immer einen Anzug an, wenn ich mit dir caste. Es soll ja ordentlich sein, weil man will ja Präsenz haben, so, weißt du? Es gibt ja auch Leute, die ziehen sich so, wenn sie predigen, unter dem Talar halt richtig krass an, so. Das ist richtig schnieke, damit sie sich irgendwie geil fühlen dabei. Das sieht zwar keiner, aber sie fühlen sich besser. Mm. Und ich finde das beim Podcasten eigentlich auch angemessen, hab da aber gar keinen Bock drauf. Oh, mir fällt noch eine Anekdote ein. Ein Typ, den ich mal kennengelernt habe, ein Norweger, der hat erzählt, der arbeitet im Vertrieb, IT-Firma, glaube ich. Und wenn der halt mit den Finnen telefoniert, seinen finnischen Geschäftskollegen, dann kann das durchaus mal vorkommen, dass er die Leute da in der Sauna erwischt, ne? Und er stellt sich halt vor, ich sitze hier in Oslo in schönem Anzug, ja, und quatsch mit Leuten, die gerade nackt sind. Und man, der geht mit einem Anzug in die Sauna? Nein, nein, du hast nicht zugehört. Ah, ja, ich war hier gerade beschäftigt. Ja, du warst gerade beschäftigt, auf dem Raucherbalkon. Was man halt so macht, man guckt halt in die Weite. Und lässt ja so Goethe-mäßig genau. Das Leben über sich gehen. Nee. Aber nein, mal, er ja, nee. Telefoniert mit Geschäftspartnern. Ach so, mit nackten Menschen in der Sauna. Und die sind in der Sauna, ja. Ja. Die sagen, Moment, ich frag mal kurz den Vorstand. Dann sagen die Jungs auf den Bänken ringsum, ja, machen wir. Oder was sagt so ein Finne eigentlich? Was, allgemein, was sagen Finnen so? Ja, was ist Ja auf Finnisch, auf Suomi? Hi. Okay, ja, das ist... ja, wo liegt denn Finnland nochmal eigentlich? Ja, ich glaube, es gehört eigentlich fast zu Russland, ja, weißt ja. du ja. Oh Mann, das hören die Finnen nicht gerne. Aber das ist ja auch so, also ich meine, Menschen bezahlen ja für sowas Geld, dass sie nackte Männer irgendwo in der Sauna anrufen können und man muss auch einfach nur Geschäftsmann sein. Das weißt du besser, weil du aus Brandenburg kommst. So, damit hätten wir uns ja ein bisschen für alle, die uns noch nicht kennen, vorgestellt hier. Ja, Simon ist Brandenburger und da brauchen wir gar nicht viel mehr zu sagen. Und ja, der Lukas ist Hamburger und der eigentlich ist er nicht wirklich Hamburger. Ja, ich bin eigentlich nichts. Er ist gar nichts. Er ist ein Heimatloser. Ich bin ein Kind der Wende. Ich habe Migrationshintergrund, ja. Ja. Und zwar in alle Richtungen. In Brandenburg war er Wessi, in Berlin war er Brandenburger und heute in Hamburg ist er Berliner. Ossi. Und für die Berliner ist er Berliner. Erstmal Ossi und dann Berliner. Ja, aber für die Berliner ist er Hamburger bis heute und für die Hamburger ist er Berliner. Ja, Wie Dark Queen Duck. Was ist da? Okay, kommen wir mal auf unser Thema, das wir heute besprechen wollen. Ja. Normalerweise machen wir das ja, dass wir zusammen Texte lesen und über die Texte diskutieren. Und heute hat gedacht... Texte aus der Bibel, Leute. Ja, okay. Ah, haltet euch fest. Deswegen heißen wir auch Offenbart, ja, weil das hat so ein Bart, was wir dazu sagen haben. Das ist unglaublich. Genau, und heute haben wir uns aber gedacht, wenn wir mal auf dem Raucherbalkon sind, dann quatschen wir mal so wie auf dem Raucherbalkon, das halt so üblich ist, über alles Mögliche. Und häufig trifft man sich ja auch zum Rauchen draußen. Also mach's ja nicht, aber habe ich mir gedacht, ne? Ja, in diesen Zeiten, ja. Wo man die extra Mittagspause hat, die Kollegen nicht haben, ja, weil man hat immer so 5 Minuten, wenn du Kettenraucher bist, hast du ja 6-mal am Tag Pause. Das heißt, du hast 30 Minuten, wenn du schnell bist beim Rauchen, die anderen nicht an Pause haben, hast du einfach nochmal zusätzlich. Und da unterhältst du dich dann natürlich mit den anderen Kollegen über Arbeit und so. Ja, und bei uns, in unserem Fall, was ja quasi unsere Arbeit ist, ist ja das Leben als solches deuten. Ja? Man muss dazu sagen, also wir sind Theologen, ja. Wer das nicht kennt, wir sind keine Geologen. Ja? Wir kümmern uns also nicht um Erde, ja? Sondern wir kümmern uns um die Frage, warum es die Erde gibt. So. Ja, und was vor allem wir hier treiben und was ihr hier draußen treibt und so. Und wenn man so, ne, seinen Blick, jetzt stelle ich mir vor, ich stehe jetzt schön auf dem Balkon bei dir, Lukas, in deiner Wohnung in Hamburg, ne, auf dem Balkon und lasse den Blick auf die gegenüberliegenden Fenster schweifen. Ja, ist unglaublich. Und dann komme ich so ins Grübeln. Vor allem, weil niemand zu Hause ist. Ja. Okay. Da kann man drüber nachdenken. Ja. Was machen die Leute? Was machen die eigentlich den ganzen Tag, morgens und abends? Also manchmal, arbeiten die etwa? Ja, wir sind ja Theologen, wir nicht. Wir leben unser Leben und verdienen damit Geld. Genau, und worüber wollen wir eigentlich reden? Ja, übers Leben. Das war tatsächlich, ja, glaube ich, der Anhaltspunkt. Ne? Boah, Alter, krass. Das klang vorhin viel präziser. Das ist jetzt so wischiwaschi, Junge. Als wir uns verabredet haben auf dem Raucherbalkon, ja, da klang das noch irgendwie so ganz genau. Ja, knackig. Nein, klang's. Die Frage, die mich interessiert, ist ja die, ich habe so den Eindruck, wir suchen irgendwie so ständig, also das ist ja auch der Grund, warum wir einen Podcast machen. Ja, wir diskutieren über den Sinn, über die Sachen, die wir erreichen wollen, übers Leben halt. Und zwar auf so einer Ebene nach dem Motto, irgendwas kommt noch. Ja? Wir sind irgendwie gespannt auf die Zukunft und planen, was wir so im Leben so machen wollen. Und ich habe den Eindruck, dass viele Leute das Thema auch so bewegt, wie kann ich irgendwie ein bisschen mehr aus dem Leben rauskriegen. Also nicht nach dem Motto, wie kann ich meine Zeit noch effizienter nutzen oder sowas. Ich meine, da gibt's ja auch viel Podcasts zu, ja gerade in Amerika, so wo du dein Leben optimieren kannst und so. Aber halt schon so die Frage, wie kann ich endlich so diese Sehnsucht, das Gefühl, dass da irgendwie noch mehr drinstecken muss, erreichen, also einholen. Also so ein bisschen Entschleunigung und so. Ja, Entschleunigung, Achtsamkeit, Buddhismus, nee. Yin Yang, den ganzen Scheiß, den man halt so macht. Yang, was man halt so macht, weiß ich, was ihr so macht, so die ganze Zeit. Yingen und Yangen. Wir Yingen und Yangen ständig. Ja. Nee, kennst du das nicht, dass du halt dein Leben so lebst und die ganze Zeit denkst, naja, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit hätte und ein bisschen Ruhe, dann wird's irgendwie cool? Ja. Alter Digga, das geht ja immer mit der Grundfrage einher, was würde ich eigentlich machen, wenn ich 1 Million Euro hätte? Ja. Klassische Frage. Ja, also ich glaube, die stellt sich doch jeder, oder? Und dann würde ich tatsächlich, das erste, was ich machen würde, ist mit Arbeit aufhören. Und zwar nicht, weil ich halt sage, boah, ich arbeite überhaupt nicht gern und finde meine Arbeit kacke. Ja, im Moment arbeite ich ja in der Berliner Stadtmission, in der Obdachlosenhilfe, ja, und helfe da Obdachlosen. Ja, das ist eine richtig geile Arbeit. Ich mache das auch gern. Aber ich glaube, was ich halt, was für mich dieser Paradigmenwechsel wäre, ich hätte das erste Mal in meinem Leben Zeit, tatsächlich mich komplett nur zu fragen, was ist der nächste Schritt, den ich machen will, damit ich am Ende ein lebenssatt, ja, in meinem Bette dahinscheide. Lebenssatt, ja. Und die Menschen um mich rum, die ich lieb habe. Und da tatsächlich wüsste ich das jetzt nicht. Ich hatte auch noch keine 1 Million Euro. Ja. Das wäre nämlich tatsächlich ziemlich dramatisch, wenn du sie gehabt hättest und jetzt einfach irgendwie, sagen wir mal, verraucht und versoffen, wo wir gerade auf dem Raucherbalkon sind. Nach einer Woche. Nach einer Woche. Wenn man so ein Bier auch in 5 Minuten austrinkt, dann schafft man das. Ich sag mal, viel Geld zu haben heißt ja auch nicht unbedingt, dass man die Zeit auch gut nutzt, ja. Also jetzt mal ein bisschen ernstere Nummer, ja. Gerade vor wenigen Wochen die Nummer mit dem Las Vegas-Attentat, ja, das war ja auch jemand, der viel Kohle hatte. So, der hat seine Zeit halt komisch investiert. Komisch investiert, es klingt so lässig. Ja, ne? Genau, das ist voll nicht abgefahren, ja. Ja, genau. Ne, was passiert eigentlich, ne? So ein Typ wie der. Da bin ich auch so drüber nachgedacht. Wir wissen ja nicht so richtig, warum der das gemacht hat, ne? Aber irgendwie ist was in dem vorgegangen. Und es muss offensichtlich eine krasse Frustration auf die Gesellschaft gewesen sein. Und ich stelle mir das manchmal so vor, ne? Irgendwie die USA, ne? Hast ja gesagt, einen Haufen Podcasts, wo man irgendwie da über sein Leben quasi nachdenkt. Und gerade auch so, ne? Wir kommen ja so aus dem christlichen Bereich, da gibt's einfach richtig große Kirchen und die machen natürlich so, ja? Wie finde ich den Sinn meines Lebens in 7 Schritten? Da gibt es natürlich dann 7 Antworten. Es sind 7 Schritte. Ich dachte, es wären 5. Oh, bitte Abkürzung. Das sind immer die, die den Pasch würfeln beim Brettspiel. Kommt, glaube ich, auch darauf an, aus welcher Glaubensrichtung du kommst. Für Leute, die es richtig geben wollen, gibt es bestimmt auch die 777 Schritte. Oh ja. So richtig so, komm, Scientology oder gib mir Schmerzen. Ja, also jedenfalls, ne, und dann denke ich mir so, dass ganz viele Leute, glaube ich, in so eine krasse Sackgasse geraten. Und ich glaube, das erkennen auf so die eine oder andere Weise. Und dann gibt's halt, dass Menschen Depressionen bekommen oder dass sie halt krass frustriert sind oder so eine Midlife-Crisis, der Klassiker, ja. Menschen erfolgreich, beruflich, 40 Jahre alt und dann kaufen sich ein Ferrari. Ja, und das klassisches Krisensymptom. Ich kenne das nicht. Ja. Ich kenne das zumindest aus den Serien noch aus meiner Kindheit. Also ja, das ist die Wahrheit. Ja, das die kommen auch aus Amerika, die Serien. Ja. und jedenfalls, also ich glaube, die große Frage, wie gestalte ich mein Leben eigentlich so? Ich glaube, die beginnt schon damit, dass ich sage, was sollte ich auf jeden Fall nicht wollen? Was sollte ich nicht wollen? Ja. Also negativ fragen sozusagen. Drum. Ja, es ist halt, ich bin ja immer so dafür, dass man im Ausschlussverfahren sich manche Sachen auch einfacher macht und erstmal zu sagen, was will ich wirklich nicht. Mhm. Ist halt deutlich einfacher manchmal zu sagen, als das, was will ich. Ja, und wo kommst du dann so rauf? Wo ich so drauf komme ist, was ich zum Beispiel nicht will, ist ein Leben zu führen, das maximal routiniert ist. In dem Sinne, ich wache auf und gehe einer Tätigkeit nach und die führe ich dann einfach immer aus. Damit will ich jetzt nicht, ja, die Leute verurteilen oder negativ darstellen, die halt wirklich einen ehrlichen, vernünftigen Job haben. So, ich hatte sowas auch mal. Ja, ich habe sowas mal ein paar Jahre gemacht und fand, es hat was Zen-mäßiges in mir ausgelöst. Ja. Zen-mäßig? Wirklich. Oh, ja, ich hab in der Industrie meine erste Berufsausbildung gemacht. Als Feinmechaniker für Brillenoptik. Verfahrensmechaniker. Ja, für Brillenoptik. Unterschied. Und das war fantastisch in dem Sinne, dass ich halt einfach meine Arbeitsschritte gemacht habe und dann nebenbei über Dinge nachgedacht habe. Ja, man muss dazu aber auch sagen, dein Kaffeekonsum hat sich sehr ungesund entwickelt in dieser Zeit. Ja, und ich hatte nicht mal, es war furchtbar, weil ich halt voll viel gearbeitet habe, ganz normal, glaube ich auch, aber das irgendwie nicht richtig akzeptieren konnte. Was ich eigentlich sagen will ist, ach so, oh, Vorsicht, ursprünglich, jetzt kommt's. Ja. Für mich persönlich habe ich einfach erkannt, auch in der Zeit, Mann, ich will irgendwie einfach nicht, dass ein einziger Arbeitstag wie der andere ist. Weil ich auch vielleicht einfach so ein Spacken bin, ne? der einfach dieses Entertainment braucht. Ich gucke auch Filme nicht gerne zweimal. Es gibt, glaube ich, eine Handvoll Filme, die ich mehrmals sehe, ja. Aber das meiste interessiert mich einfach nach einmal sehen nicht mehr. Und da merke ich so, was brauche ich auf jeden Fall, ist Abwechslung. In irgendeiner Weise. Ja, wie siehst du das denn? Was hast du denn da so für Nicht-Vorstellungen? Nicht-Vorstellungen? Wie man sein Leben nicht gestalten will. Ja. Puh, ja, ein bisschen schwierig. Also so negativ. Nein, Lukas, es ist einfach ein positives Ausschließen. Herrlich, herrlich, Simon, danke. Das, ja. Ich glaube, wenn ich jemanden finde, der es noch kann, dann lasse ich mir das auf so einen Stoff sticken, ja, und rahme das ein. Das ist so ein positives, wie war das? Nicht? Das ist ein positives Ausschließen. Ausschließen. Ja. Das ist ein positives Ausschließen. Ja, positiv ausschließen. Puh. Naja, ich komme nochmal von einer anderen Richtung daran, glaube ich. Weil irgendwie dieses, ja, wie soll es nicht sein? Ich glaube auch einfach, viele Leute haben auch nicht so die Möglichkeit, sich da das auszuwählen. Klar, du kannst natürlich die große Nummer machen und sagen, ja, ich kündige meinen Job, ja, und mit den gesparten 800 Euro buche ich einen Flug nach Indien und guck mal, was mein Leben da so für mich bereithält. Ja, das machen ja auch immer wieder Leute. Mhm. Aber für viele ist es ja einfach nicht drin. Und die Frage ist dann, ja, was mache ich jetzt unter den Bedingungen, unter denen ich jetzt gerade halt lebe? Also was kann ich da machen? Und wenn du sagst hier mit Anfang 30, okay, ich bin jetzt so langsam am Ende meines Studiums, ja, es ist wirklich so, wir sind am Ende unseres Studiums. Es gibt noch Vorgeschichte, Simon hat ja auch schon eine Ausbildung gemacht und so. Dann ist das natürlich noch relativ gestaltbar, auch wenn wir beide jetzt verheiratet sind und so und das natürlich schon feste Formen hat, aber wir können natürlich sagen, okay, wir können auch entscheiden, wo wir einen Job annehmen wollen oder so. Gut, aber vielen Menschen geht es einfach so, die machen ihren Job und die leben ihr Leben und irgendwann nebenher denken sie so, eigentlich muss da mehr Action noch sein. Irgendwie irgendwas, was ein bisschen erfüllender ist, als was jetzt gerade ist. So, und irgendwas, wenn du dich zurückerinnerst an den Moment, wo du mal die Entscheidungsfreiheit hattest und noch alles da war, ja, wo du die, keine Ahnung, einen Realschulabschluss gemacht hast oder wo du ein Studium angefangen hast oder was auch immer du getan hast und noch alles vor dir lag. Und jetzt sind halt so die Entscheidungen gefallen, ob das jetzt Midlife-Crisis ist oder auch später. Ja, und die Frage ist das halt alles so? Und weiß nicht, es ist ja so, wir haben viel mit so Leuten zu tun, die sich diese Frage stellen, weil wenn sich Leute die Frage stellen, dann haben sie häufig auch irgendwie was mit Religion und fragen dann halt da bei den Religionen nach, so, was könnt ihr mir bieten? So, und ich sehe auch viele Christen, die jetzt vielleicht auch gar nicht deswegen erst Christen geworden sind, weil sie sich gefragt haben, gibt's einen Sinn in meinem Leben, sondern weil sie einfach schon immer Christen waren und so, und die sich fragen, ey, wann erlebe ich denn eigentlich mal sowas Krasses mit Gott und wo wird mein Leben irgendwie so ein bisschen tiefgründiger? Also, weißt du, nicht nur halt Routine und ein paar schöne Momente zwischendrin, sondern gibt's irgendwas, was ich tun kann, damit mein Leben irgendwie so ein bisschen Tiefe gewinnt und irgendwie was Besonderes ist? Du meinst also, dass du etwas machen willst, was irgendwie relevant ist? Ja, ob ich was machen will, was relevant ist oder ob ich was erleben will, was relevant ist, ja, so. Ja, weil du kannst Sachen, wenn du Sachen erlebst, dann bist du ja immer nur Zuschauer, im besten Fall bist du Mitläufer. Das kannst du ja nicht aussuchen. Da kannst du, weiß ich nicht, nach G20 gehen in der Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Ja, passiert auch nur Scheiße. Ja, aber nicht auf G20, sondern darum rum. Und also, wenn du was erleben willst, würde ich sagen, gibt's kein Rezept. Da musst du zufällig am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Aber du hast immer die Wahl, was zu tun, was anders ist, was halt einen Inhalt hat. Und das heißt nicht, dass du deinen Job aufgeben musst, wenn du jetzt, ne, wenn ich mir jetzt persönlich so vorstelle, wieder auch meine Ausbildungszeit, wenn ich konkret gewusst hätte, ich will mein Leben so gestalten, dass ich etwas Konkretes, Relevantes tue, da hätte ich auch meine Ausbildung nicht beenden müssen. Also das meint, eigentlich, ich habe meine Ausbildung beendet, aber ich habe danach meinen Job halt hingeschmissen, so. Was ich hätte auf jeden Fall alternativ machen können, ist dann zu sagen, ja, ey, ich bleib bei meinem Job und ich gehe in die Politik, so. Also ich trete einer Partei bei. Jetzt würde man schon sagen, boah, Alter, du völlig, also wie boring ist denn die Idee? Ich gehe zu SPD oder CDU oder Linke, Grüne, was auch immer, ja. Aber man muss sich doch mal jetzt mal umgucken. Politik ist, finde ich, in der aktuellen Zeit gerade extrem relevant. Super viele Leute treten Parteien bei. Und du kannst halt gerade für unser Land mega viel Kram machen, sehr direkt in der demokratischen, im demokratischen Diskurs so. Alle Parteien sind natürlich ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, aber du kannst halt wirken. Du kannst halt neben deiner Arbeit wirken und bis zu dem Punkt, an dem jemand dann zu dir kommt und sagt, hey, ich würde dich für dein politisches Engagement würde ich dich bezahlen. Da kannst du immer noch überlegen, ob du deinen Job beendest. Und du hast halt wirklich Impact in deinem Alltag. Na gut, das ist aber ja nicht für jeden eine Perspektive. Ja, gibt ja auch andere Alternativen. Mit so. Fähigkeiten und so. Also als Politiker musst du viel reden können. Du geh halt ehrenamtlich arbeiten. Also dann geh in die Flüchtlingshilfe oder was. Geh in die Obdachlosenhilfe. Wir suchen immer Leute. Ja. kann man auch ehrenamtlich arbeiten. Da geht ja einiges. So. Du kannst halt genau auch in deinem Leben bleiben Und du kannst halt Dinge tun, die Sinn machen, die dich erfüllen. Und ich glaube, der Punkt ist, warum, glaube ich, das ganz viele Leute eher nicht machen, ist, weil sie zwar irgendwie sich wünschen, dass man, dass sie irgendwie was Erfüllenderes haben, aber in Wirklichkeit auch viel, viel Angst haben davor, ihr Leben zu ändern. Denn das ist einfach, es ist einfach furchtbar unbequem. Das sehe ich halt bei mir selber. Ich habe halt meine Ausbildung gehabt, habe meinen Job bekommen, habe damit sehr, sehr gut Geld verdient und habe dann entschlossen, mein Abitur nachzuholen. Und bin jetzt am Ende meines Studiums und habe jetzt meinen Job. Aber ich war fast 10 Jahre lang pleite dadurch. Also so BAföG und Schüler-BAföG und so. Und das ist halt scheiße. Also, sorry, aber damit verdienst du so, da kriegst du so wenig Geld, dass du zwar über die Runden kommst, aber es ist schon belastend. Das habe ich nur gemacht, weil ich halt ne meine Perspektive und mein Leben ändern wollte. Und ich kann echt jeden verstehen, der sagt, boah, ey, das will ich nicht. Das ist mir zu krass, aber ich will trotzdem Erfüllung. Und ich glaube, die Leute haben auch da, Menschen haben auch da echt ihr Recht zu, nicht komplett alles in den Sand zu knallen. Ja, und trotzdem irgendwie Erfüllung im Leben zu finden. So. Naja, was heißt Erfüllung im Leben finden? Also, ja, was ist das? Ja, wenn ich abends ins Bett gehe und glücklich bin. Also eine schöne Definition. Ja. Würdest du sagen, dass man besser darin werden kann, abends glücklich ins Bett zu gehen? Ja, klar kann man darin besser werden. Also zum Beispiel kann man da auch drin besser werden, wenn man sich zum Beispiel nicht mehr so viel mit Scheiß auseinandersetzt. Kannst du das mal noch ein bisschen genauer definieren? Was meinst du? Oh, klar, ja, Scheiße. Also, gut, lass uns das mal ändern jetzt. Ja, was müsste ich ändern, wenn ich mich weniger mit Scheiße auseinandersetzen will? Ja, also Medien zum Beispiel, finde ich, sind ja eigentlich ganz geil. Ich gucke gerne Serien, ich lese gerne Zeitung. Du hörst gerne Podcasts. Ich höre gerne Podcasts, ja. Podcasts übrigens höre ich immer mehr gerne, weil Podcasts tatsächlich ein sehr positives Medium für mich sind. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Podcast gehört habe und danach dachte, oh, das ist kacke. Oh, scheiße, ich brauche eine Revolution in Deutschland. Nicht mal nach unserer Testfolge, ja? Ja, die Testfolge damals, ja, die war schon grenzwertig. Nee, aber zum Beispiel, als ich so jünger war, da habe ich super gerne Horrorfilme geguckt. Und das, ehrlich gesagt, hat mich runtergezogen. Das habe ich auch nicht so richtig wahrgenommen, weil ich irgendwie, ne, den Thrill zu haben, dauernd irgendwie sich unter Stress zu setzen, ist irgendwie krass, weil da lebst du schon irgendwie mit und auch fühlst dich einfach lebendiger, aber in Wirklichkeit macht dich die Scheiße fertig. Es ist ja auch nur dafür da, um dich fertig zu machen. Und jetzt möchte ich niemanden sagen, jetzt hör auf, Horrorfilme zu gucken, dann gehst du glücklich ins Bett. Das ist Bullshit, ja. Also, okay. Wenn unsere Hörer tatsächlich heute alle 7 Jahre alt sein sollten, wäre das durchaus ein guter Rat. Ja, mach es nicht. Ja, aber was ich sagen will, ist, man kann sich mit Medien insofern auseinandersetzen, dass du immer schlechte Laune danach hast. Du kannst halt Nachrichten lesen, du kannst halt positive Nachrichten lesen, die gibt es. Du kannst halt den ganzen Tag von Bombenanschlägen bis hin zu, was macht Donald Trump heute wieder für einen Käse machen, durchlesen. Und wenn du dann die eine Zeitung durch hast, dann liest du die nächste Zeitung, bis du völlig depressiv bist oder Anti-Haltung entwickelt hast und davon kriegst du eine Scheißlaune. Aber es gibt halt Alternativen, ja. Und wenn du sagst, ey, wenn ich jetzt aber sowas lese, dann ist das einfach so und dann kommt man nicht drum rum. Ich habe das eine Weile so gemacht, dass ich halt mal für ein halbes Jahr keine Zeitung mehr gelesen habe. Und auf einmal war Donald Trump Präsident. Ja. Es lag an dir, Simon. Ja, verdammt nochmal. Ja, du hast nie aufgepasst. Aber was ich sagen will, ist ja, Lukas, dass man auch gucken muss, dass was ist das, was mich füllt, ja, an Informationen und Daten. Nicht immer nur Mist ist. Du bist, was du isst, sozusagen. Ja, aber voll, ey. Also dein Kopf ist auf jeden Fall das, was du dann hörst und siehst. Und das mal wirklich zu unterbinden und bewusster auszuwählen, das macht extrem viel mit dir. Naja, es kommt ja auch darauf an, wo du dich irgendwie mit deinen Informationen volllädst. Also ich habe ja jetzt durch unseren Podcast irgendwann mal angefangen zu twittern und Twitter intensiv zu verfolgen. Und das Ding ist halt, wenn du halt dann Twitter mal aufmachst und wenn du halt so viele Leute hast, von denen die einen ganz links, die anderen ganz rechts sind und ganz viele in der Mitte rumkrebsen, du hast nur negative Informationen. Und das liegt einfach daran, dass die Leute halt auch nur negative Informationen posten. Was auf Facebook zum Beispiel nicht der Fall ist. Was auf Facebook nicht der Fall ist, wenn du die richtigen Freunde hast, ja. Ja. Das Ding ist ja, bei Facebook weißt du nicht, wie der Algorithmus funktioniert, ja. Du kriegst ja irgendwelche Sachen präsentiert, die Facebook für dich gut findet. Und wenn du eher den Eindruck machst, dass du Katzenvideos gucken möchtest, dann kriegst du auch nur Katzenvideos. So. Aber du kriegst halt nicht den ganzen Scheiß. Und bei Twitter ist ja so, du kriegst ja alles. Du, völlig ungefiltert. Jede Sekunde kriegst du 3 Nachrichten, die sich manchmal komplett widersprechen, ja. Klar, du kannst natürlich steuern, was du sehen willst und so. Und ich glaube, es machen auch ganz viele Leute, dass sie halt zum Beispiel bei Twitter eben nur Sachen abonnieren, die ihnen gut gefallen. Und dann suchen sie manchmal Hashtags von Sachen, die sie scheiße finden, um dann zu trollen. Ja. Ja, aber im Wesentlichen bewegt man sich halt so in seiner Bubble, ja. Und ich finde es halt schon einerseits spannend, mir das halt alles auch mal anzugucken und andererseits halt, da kriegst du halt den von Menschen selbst gemachten und nicht von irgendwelchen Medienangeboten Horror sozusagen, ja. Kein Wunder, wenn Leute irgendwie denken, die Welt geht morgen den Bach runter, dann hängt es sicherlich auch damit zusammen, dass sie nur Nachrichten oder Infos präsentiert bekommen, die auch total schnell so in kleinen Häppchen vorbereitet sind, dass man gleich den Eindruck hat, was sie sagen wollen. Du liest den Artikel ja gar nicht, du siehst nur die Überschrift und denkst so, oh nein, es wird alles nicht mehr gut werden. So. Ja, voll. Also du redest jetzt davon, dass man einfach auch nicht drumherum kommt. Ja, was heißt nicht drumherum kommt? Aber ich glaube, ja, so ein bisschen macht das ja auch einen Reiz aus. Ja? Es ist ja nicht nur so, dass Leute sich irgendwie den Medien und den sozialen Medien ausgesetzt sehen und denken, aber ich will doch noch mehr aus dem Leben rauskriegen als nur das. Und dann schalten sie halt den Computer aus oder bestellen die Zeitung ab, wenn sie eine überhaupt abonniert haben. Und auf einmal merken sie, ach, es scheint ja auch draußen die Sonne und meine Kinder sind auch so lieb und so. Das stimmt ja auch nicht so, sondern letztlich leben wir ja immer unter den Bedingungen, die wir haben, ja, und man kann die mal für eine Zeit ausschalten, okay, gut, aber das beantwortet doch nicht die Frage, wie in meinem Leben irgendwie ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Lebenswürdigkeit. Ja, es gibt die Antwort aber nicht, Lukas. Wie? Nee, Scheiße, was machen wir eigentlich? Es gibt die Antwort nicht. wenn sich einer hinstellt und sagt, so machst du dein Leben besser, dann ist es Bullshit, Anna. Weißt du, Simon, es ist gut, dass du gerade das sagst, weil jetzt ungefähr ist unsere Raucherpause auch gleich vorbei. Ja, ja dann. Das heißt, wir müssen nur mal einen Schluck aus der Flasche nehmen hier. Plöpp. Oh ja, warte. Mal sehen. Oh, wir haben gleich viel drin. Ja, vom Sound her. Mhm. Genau. Pass auf, wir machen das einfach so, wir diskutieren noch ein bisschen weiter, weil ich glaube, da geht noch was. Und ja, wir werfen das einfach bei uns auf die Seite auf offenbartcast.de, wenn ihr Bock habt. Ja, offenbartcast, nicht so wie Carsten. Doch, also es gibt auch Carsten mit C. Ja. Wenn ihr Bock habt, geht einfach auf offenbartcast.de oder auf eurem Podcast-Player oder was auch immer ihr nutzt, iTunes in eurer App und sucht nach Offenbart Podcast. Offenbart, so wie der Offenbart. Und dann findet ihr uns und könnt noch ein paar Minuten weiterhören, wie wir uns über das Thema unterhalten. Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich auch richtig gut. Geh mal rein. Gehen wir wieder rein. Ja. Okay. Also, ich hoffe, wir hören uns. Ja. Oder ihr hört uns. Bis dahin. Ja. Danke, dass wir hier auf dem Balkon sein. Ja, danke für die Einladung an das Night of the Pots Team. Ja. Alles klar. Gut, dann bleibt bärtig. Bleibt bärtig.